Go Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Pogo Radio. Im Montag der Bulte beim Mutterfunk. Pogo Radio. Die wöchentliche Dosis Punkrock, Anarchie und Bier. Pogo Radio. So gut. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 22.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der wunderbare, super gut aussehende Justus. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Von Kannibal Grach. Von Kannibal Grach. Kannibal Grach. Eine Band, die besser aussieht als ihre T-Shirts. Und das waren gerade eben in Kassow Moskau, die eine neue CD rausgebracht haben. Erzähl du was dazu, du hast sie nämlich gekauft. Ja, das neue Album heißt Motorsäge. Ich habe es als Download gekauft. Ist jetzt, glaube ich, das zweite Album nach Turbostart, was ich mir als Download geholt habe. Kostenpflichtigen Download. Und ja, es ist ein bisschen wenig Material. Dafür sind einige Lieder auch länger und groovender, aber die sind auch nicht dafür bekannt, dass die einen großen Output haben. Und sind vor allem auch nicht, sind auch vor allem dafür bekannt, dass sie Bands, die sie ständig einladen, nicht zu sich nach Hause einladen. Aber ist okay, dafür haben sie auf jeden Fall die Kohle verdient. Die Band kommt ja hier aus der Ecke, ne? So 100 die Kilometer Umkreis. Die kommen aus Osnabrück, die haben hier nur mal öfters, Osnabrück? Nur öfters mal hier in der Ecke gespielt. Also Hagen am Teutoburger Wald, wo diese Bastion ist, wo das Stockrock-Festival ist, aber Kreis Osnabrück. Und machen sonst auch noch in furchtbaren anderen Bands Musik, wie zum Beispiel Yoga Club. Kann ja jeder googeln, der es mal sehen möchte. Ne? Also ja, man kann eigentlich alles googeln. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, googelt es erstmal und dann reden muss man ja nicht. Könnt ihr dann im Chat, könnt ihr dann euch melden und der Hoshi hilft euch bestimmt und beantwortet alle eure Fragen. Weil wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Wir müssen uns beeilen, wir haben nur eine Stunde und deshalb machen wir jetzt auch gleich weiter mit dem Justus. Ja, wundervoll. Der Hoshi, der hat ja gerade eine Frage gestellt. Ja. Na, wie ist das seelische Befinden? Gibt es Fortschritte zu vermelden? Das finde ich jetzt ein bisschen gruselig. Ihr habt, glaube ich, in einer vergangenen Sendung mal... In der letzten Sendung, wo du da warst, das war vor einem knappen Jahr, oder wann war das? Ja. Letztes Jahr? Könnte sein, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich alles erzählt habe. Ich hatte auf jeden Fall letztes Jahr eine sehr schwierige Phase. Üble Kündigung, Nervenzusammenbruch, 3 Monate weg vom Fenster, Psychopharmaka. Aber ja, ich bin auf einem ganz guten Weg, schlafe wenig und tupp mich bei meiner neuen Arbeit aus. Neue Arbeit? Was für eine neue Arbeit hast du jetzt? Ich mache jetzt Entrümpelungen. Das heißt, was richtig männlich ist nach dem ganzen Büroscheiß. Ne? Also der Max von Christmas, der macht sich schon oft darüber lustig, dass ich jetzt dem Tobias Scheiße völlig nacheifern würde. Aber okay, der macht ja richtige Umzüge. Also bei uns sind die Leute in erster Linie tot und man muss nicht mehr auf die Sachen aufpassen. Also so ein paar Macken in den Möbeln sind egal, im Hausflur nicht. Muss halt schauen, dass man den Container richtig befüllt. Ja. Und dann gib ihm, ne? Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und du machst es selbstständig, ne? Ich mach selbstständig, ja. Ich habe erstmal in einem Betrieb angefangen. Und da lief das langsam so eine Scheinselbstständigkeit über. Und mittlerweile ist halt genug geworden, auch mit eigenen Kunden. macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und wir sind halt seriös, weil wir können halt Deutsch sprechen und so. Ne? Also gibt da viel Konkurrenz. Ne? Ja, ja. Und wir stecken uns jetzt auch nicht das Nazi-Gold selbst in die Tasche. Also das melden wir dann vorher an, bevor wir es uns in die Tasche stecken. Ich war ja auch schon im Entrümpelungsgewerbe tätig, in meinen jungen Jahren, als ich noch... Starkes Kerlchen, was? Mm-hmm, genau. Wir essen übrigens hier Nüsschen. Ich weiß nicht, wenn euch das stört, dann bitte schreibt das in den Chat. Nee. Stört euch nicht. Das weiß ich. Ja, war immer spannend. Also, hab mal immer tolle Sachen gefunden. So E405 und sowas im Schrebergärtchen und sowas. Wo die Flasche, die wir da gefunden haben, hätte ich wahrscheinlich ganz Ludwigshafen mit vergiften können, wenn es ins Grundwasser gekippt hätte. Ich habe mal eine mumifizierte Katze gefunden. Die hat mich, glaube ich, so über 10 Jahre mein Leben begleitet und mehrere Wohnungen wurde dann mit umgezogen. Sekunde, die hast du dann einfach immer so mitgeschleppt? Hast du die im Tiefkühlfach gehabt oder was? Die war mumifiziert. Also eine Mumie. Da hat nichts mehr gebröckelt, gar nichts. Die war im Endeffekt war das gleiche Material wie eine Lederhandtasche mit Knochen drin. Nach dem Tod zum Dekoartikel geworden. Ja. In diversen Punker-WGs. Ja. Genial, Alter, so möchte ich auch enden. Und es war halt, die hatte auch kein Fell mehr gehabt, die war einfach felllos, war einfach so ein ledernes Teil mit Knochen drin. Aber alles am Stück. Wow. Die ist halt so, wie sie gestorben ist, so wurde sie halt dann bei mir abgefeiert. Mhm. Ja, du bist auf jeden Fall ein harter Kerl, wenn du sowas dabei hast. Aber die ist dann irgendwann bei irgendeinem Umzug, musste ich mich dann davon trennen. Das ist halt irgendwann so ist gut, ne? So ein Fetischobjekt, ich glaube. Irgendwann muss man mal sagen, jetzt ist Schluss, jetzt ist mal die Zeit, sich zu trennen von Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. 39, du bist jetzt auf erwachsen. Jeden Fall dabei. Du bist jetzt erwachsen, jetzt kommen die mumifizierten Katzen weg. Ja, ne? Genau, richtig. Genial. Ja, nee, also wir nehmen ja nichts mit selber, ne? Ist ja ganz seriös und alles andere, weil das Mikro aus ist. Ah, der Hosche, der ist jetzt gerade hier wach geworden, der hat ganz viele Fragen, ob du schon mal irgendwie einen Goldschatz gefunden hast oder irgendwie 10.000 Euro oder sowas. Ja, D-Mark. Also wir sind ja die Letzten, ne? Erstmal kommen ja die Hausmeister, dann kommen die Verwandten und wer noch so den Schlüssel hat, nee, also selbst wenn wir uns selber Sachen einstecken würden, da gibt's nichts mehr zu holen. Mhm. Ja, also der Irrelevant, der sucht auch eine Arbeit und der will wissen, ob du da noch jemanden brauchst. Ich denke mal so kurzfristig jemanden anrufen und sagen, zum Beispiel bei mir war es so gewesen, ich habe da halt für ein kein Unternehmen, das war in Ludwigshafen die Arbeitsloseninitiativegemeinschaft, die es heute immer noch gibt. Da hatte ich halt ab und zu mal, habe ich da ausgeholfen und wenn da halt eine... Entrümpelung angesagt war, die machen normalerweise Weichholzmöbel Aufwertung, also die fahren irgendwo hin, holen irgendwelche alte Schränke ab, werten die auf und machen die neu und dann verkaufen sie für wenig Geld. Allerdings sind halt öfters mal so bei Entrümpelungen, wo halt keine tollen Möbel dabei sind, wo man alles nur in Container schmeißt. Mhm. Das war jetzt in den 90ern, das ist eine alte Geschichte aus dem Krieg. War das Messi-Syndrom da auch schon so verbreitet? Und und jetzt sind wir da halt, mussten es halt kurzfristig viele Leute haben und dann... Hieß es halt, Rüdi, wie sieht's aus? Und ich habe dann immer, wie viele Leute kann ich mitbringen? Und ich so kurz Telefon in die Hand. Und dann waren wir halt zu 5 morgens dann samstags irgendwo gestanden neben dem Container. Und dann haben wir halt die Wohnung auseinandergepflügt. Gute alte Drückerkolonne. Kommt alle vorbei, Kasten Bier. Und danach dann halt Party, ne? Ja, geil. Da war dann wieder alles schön. Klingt nach einer guten Zeit. Mhm. Ja, aber einen Schatz hat man natürlich nicht gefunden, weil vorher natürlich die Nachfahren da irgendwie, die Nachkommen dann natürlich erstmal durch die Wohnung schlappen und alles aufschneiden und gucken, ob da irgendwie noch was zu holen ist. Ja, und wie gesagt, selbst wenn, ich möchte das ja noch eine Weile machen, ein paar Jährchen, bis der Rücken halt nachgibt und wenn du halt wirklich die ersten paar Mal Sachen abgegeben hast, wenn du irgendwas gefunden hast, was du oder immer gefragt hast, dann hast du auch einen guten Ruf und dann kriegst du auch Aufträge, weil du findest auf jeden Fall immer Leute, die es günstiger machen, irgendwelche dubiosen Leute. Mhm. So wie das bei euch wahrscheinlich war, Telefonkette, dann kommst du da mit 12 besoffenen Punkern an. Dann machst das war super seriös. Ja, okay. Das war super seriös. Wir waren alles immer pünktlich, alles war super. Mhm, pünktlich, ne? Super. Ja. Okay, alle kriegen noch vorher einen Kaugummi in die Fresse, so hauch mich mal an. Das ist ja scheißegal, weil die Kundschaft ist ja nicht vor Ort. Mhm. Du gehst ja da hin und machst die Wohnung sozusagen leer. Ja. Besen rein. Ja, so sieht's aus. Ja. Schön noch Laminat raushauen, Tapeten, auch super. Nee, das sowas nicht. Was habt ihr nicht gemacht? Nee. Aber wir bomben da alles aus. Ja? Ja. Ah, ein Rümpeln, da kommen hier noch ja. Fachbegriffe aus einem ganz anderen, aus deinem Bereich eher, ne? Also, was? Ey, der Hoshi, der kommt hier mit Entrümpeln, mit Altenheim und so weiter, ne? Was, Frage an den Gast, hast du schon einmal im Rosenpark Altenheim in Köln Zollstock entrümpelt? Nee, da, du kommst ja aus Opladen eigentlich, ich komme aus Leverkusen, ne? Opladen, Leverkusen, genau, richtig. Ja. Also und da ist ja jetzt... ja, ist eher mehr regional, ne? Ich meine nur entrümpeln. Mir fällt da gerade irgendwas ein, was der Hoshi vielleicht meinen könnte, mit einem Gummihandschuh den Leuten die Scheiße aus dem Arsch kramen, wenn das nicht mehr selber geht. Könnte das sein? Nee. Ist das das Rätsellösung? Gibt es sowas bei euch? Ich kenne mich nicht so aus im Altersheim. Da kann ich dir jetzt keine Antwort zu geben. Sie Trash-Fantasie. Wir machen weiter mit Musik. Insiderwissen wird nicht verbreitet. Nee, das ist Betriebsgeheimnis. Oh Gott. Ja. Ja, Stone Age, meine alte Band. Ja. 31.10. KAW Leverkusen, wahrscheinlich erstmal letzter Auftritt, weil die werden mir echt langsam alle zu alt und das hat, glaube ich, keinen Sinn mehr. Macht aber live noch Spaß. Passt ja zum Namen, ne? Stone Age. Ja, mittlerweile steinalt statt bekifft, aber ja. Na, ich bin mal gespannt, wie es wird. Also knallt normalerweise live, aber knallt halt noch alle anderthalb Jahre und da muss man auch keine Band mehr für haben. So, weil irgendwann ist mal Schluss. Ja, du bist ja mit deinen Kannibal-Krach-Leuten ja eigentlich ziemlich aktiv. Ja, wobei Kannibal-Krach mittlerweile eher so die Band zum T-Shirt geworden ist jetzt gerade. Ja. Weil wir halt unglaublich faul sind, das Album jetzt schon seit 2 Jahren vor uns herschieben. Weil irgendwie immer jemand anders einen Zusammenbruch hat. Aber jetzt nächstes Ziel ist jetzt im Herbst das Album aufzunehmen. Ja, aber die Lieder stehen schon und alles. Ja, es werden sogar immer mehr, weil wir es halt immer weiter verschieben. Ach so. Das ist also für die Leute gut. Aber ja, so ein Album, ich meine, es ist ja nur, das ist ja nicht begrenzt auf 72 Minuten, weil mehr nicht auf eine CD passt. Du kannst ja das Ding ewig weit machen und dann digital verschabeln. Ja, die Frage ist halt auch, was du auf die Platte presst und was du halt so den Leuten zur Verfügung stellst. Ne? Das wird halt sowas in der Art werden. Ach, da will ich auch eine Schallplatte machen. So wir machen eine Schallplatte. Ich möchte einmal in meinem Leben eine Schallplatte machen. Ja, und danach sterben. Nee, danach habe ich keinen Bock mehr auf Bands und so eine Scheiße. Dann schreibe ich nur noch irgendeinen Müll ins Internet, so wie ich es jetzt auch mache und hole mir da meine Aufmerksamkeitspunkte für mein kleines Dasein. Ja. Weil Band ist auf Dauer echt ziemlich anstrengend gerade. Also ich habe auch keinen Bock, ich habe mit den eigenen Labilitäten schon genug zu tun, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich noch die anderen jetzt so alle mütterlich durchziehen muss, habe ich keinen Bock mehr drauf. Wobei unser Chris, der ist jetzt so selbstständiger Tätowierer, der ist ein echter Kerl geworden, aber unser Drummer, der ist noch ein bisschen unser Sorgenkind. Der ist jetzt im 4. Lehrjahr und versucht jetzt Krankenpfleger zu werden, hat diese Woche Prüfung. Deswegen treten wir auch zu zweit auf, ohne Schlagzeuger am Freitag. Bin mal gespannt, wie das alles wird, ne? Aber ich habe keine Lust mehr, irgendwelchen 25-Jährigen. Wo spielt er da? Wir spielen im Exit in Düsseldorf, ne? Also ich mit 3 Doom-Metal-Bands. Also das kann heiter werden. Stone Age, was machen wir von denen? Du hast ein paar Sachen mitgebracht. Father for the Flies. Okay. Fight! Ja, jetzt, das war gerade eben Stone Age. Und der Justus sitzt neben mir von Cannibal Grach, der da auch Bass gespielt hat bei Stone Age. Och nö. Mensch, Justus, lass doch die Finger von. Excusez-moi. Ja, ich frage mich ganz, das ist halt. Also, ist so, mein Computer, ne? Der jetzt hier mich seit 7 Jahren knapp oder 8 Jahren irgendwie begleitet und ohne Murren jede Woche die Sendung macht mit mir zusammen. Der gibt jetzt langsam seinen Geist auf. Am Samstag war es soweit, da hat er die Festplatte nicht mehr gefunden. Weil das halt so ein dämlicher iMac ist, kann man die auch nicht so einfach ausbauen. Ich habe mal so ein paar Videos angeguckt im Internet. Es ist wirklich, nee. Bestell dir jetzt das Spezialwerkzeug. Ja, da hat man keinen Bock mehr, ne? Nee, komm. Da soll ja auch alles sein, ja, Sollbruchstellen drin und so, ne? Ja, nee, so Aufkleber, die man dann abziehen muss und dann muss man da irgendwie, ne, muss man da mehr oder weniger reinkriechen und, da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Außerdem, wenn es dann erstmal anfängt, danach ist, dann hast du nur die Einzelteile rumliegen und alles ist kaputt und da habe ich keinen Bock mehr und dann, Ja, ist ja auch Sinn der Sache, die sind ja schon längst in der Agentur abgeschrieben, die IMAX, nach 7 Jahren. Ja, genau. Zweimal abgeschrieben. Ja, genau. Alter, und ich war dann wirklich in der Situation, dass ich müsste sagen musste, hey, pass auf, die Sendung heute fällt aus, weil der Computer funktioniert nicht mehr. Ich hätte ja so ein Zoom-Aufnahmegerät mitgenommen, hätten wir da irgendwie mal uns in den Park setzen können. Ich habe ein Zoom-Aufnahmegerät in der Schublade, so ist es nicht. Aber ich will ja hier auch noch live streamen und alles, ne? Und ja, okay. Hier mit Webcam und mit Chat und dem ganzen Scheiß. Halt der Punk 3.0-Standard, ne? Den ja, genau. Man ist ja verwöhnt. Ja, klar. Und das sollte man auch bleiben, ne? Ja. Hauptsache uns geht's gut. Allerdings ist ja halt jetzt wieder so die Zukunftsangst, die jetzt auch jetzt plötzlich Gegenwart wird. Was ist, wenn der Computer kaputt geht? Dann brauche ich einen neuen. Und ich habe keinen Bock auf diese neuen iMacs, weil die sind halt einfach nicht so geil, dass ich jetzt mich drauf freuen würde. Und wenn ich schon einen Haufen Geld in die Hand nehme, dann will ich auch was Geiles haben, was mich flasht. Und es flasht mich nicht, weil das ist nicht total geil, sondern einfach nur Ersatz fürs Alte. Aber nicht besser, nur teuer. Und dann ist halt die Idee mit Ubuntu und PC zusammenschrauben irgendwie mit SSD, Festplatte und so. Ne? Dafür bist du dann doch nicht nerdig genug, wobei du ja durchaus die Fähigkeiten dazu hättest. Ja, aber wenn du halt irgendwie schon addicted bist, seit 1995 an Apple gebunden, dann bist du ja irgendwie wie so ein Opfer halt, kannst du es nicht schnell nicht umschalten, weil ich habe meine Daten, die sind ja immer schön hier auf Backups und alles. Da habe ich ja wirklich Daten drauf, die sind von 1996. Du bist ein kleines, fettes Tierchen, das an Ernährungssonden angeschlossen ist und vor sich hin vegetiert, genau. Benutzerfreundlichkeit. So sieht's aus. Ja, da also, und dann muss man sich dann halt, angenommen, der macht jetzt die Biege, zum Beispiel heute Abend, jetzt in 2-3 Minuten, plötzlich macht schwarze Bildschirm, ne? Was mache ich dann? Dann muss ich ganz schnell mich entscheiden für ein neues System. Komme ich mir vor wie so ein DDRler, ne? Wenn die Mauer fällt. Und da die Algorithmen ja perfekt funktionieren, wird wahrscheinlich in dem Moment an deiner Haustür klingeln. Ja. Und dann ist da irgendwie einer vom App Store, nicht vom App Store, vom Mac Store. Hallo, haben Sie mich gerufen? Also es ist halt wirklich so, ich brauche dann irgendwann mal jemand, der mich am Händchen nimmt und sich da auskennt mit der Materie Ubuntu und, weil Windows habe ich echt keinen Bock drauf. Also wie gesagt, diese Schande gebe ich mir nicht, dass ich mir Windows reinhole. Also wir waren ja am Samstag auf einem Polterabend zusammen, da habe ich dir ja so einen Langzeitarbeitslosen vorgestellt. Ja, aber die sind so nerdig, der will dann immer gleich hier so Befehlzeilen ins Code und hin und her. Der fühlt sich aber gebraucht in dem Moment, sehen wir mal aus dem Karriere-Aspekt. Ja, wie heißt der eigentlich? Manuel heißt der. Manuel von der Partei, die Partei. Genau, richtig. Unser Parteifunktionär in Leverkusen. Ja. Und der hat sich für den richtigen Lebensweg entschieden. Ja, ist auch ein cooler Typ, ne? Cooler Typ, ja. Absolut, ja. Trotz langsam immer weniger Zähne, aber. Aber er geht nicht arbeiten, ne? Er hat es geschafft, sein Leben so zu gestalten, dass er nicht der Lohnarbeit frönen muss. Nee, also er hat das so, wie ich es auch mal kurz vorhatte. Ja. Er hat so einen kleinen Potpourri aus psychologischen Krankheiten sich zugelegt. Ja. Und bei ihm ist das dann wirklich ernst zu nehmen. Also ich habe halt bei mir gemerkt, dass ich habe zwar eine kleine Permanentkrise mein Leben lang, aber bei ihm ist es wohl wirklich, das ist schon ernst zu nehmen, was er hat so. Also er muss sich da sein, er braucht seine Freiräume und das hat er dem Arbeitsamt klar gemacht. Ja, er kann am Tag nicht länger als 3 Stunden arbeiten oder sowas war da, ne? Ich glaube, der ist oder sogar, er schafft sogar die 3 Stunden nicht oder ist, so. Ist, glaube ich, sogar gerade auf 0 gesetzt. Ja. Also Minus ist der gesetzt, glaube ich, gerade. Ja, ja, es ist auch eine Möglichkeit, die funktioniert. Ja, es ist die einzige Waffe, die man gegen dieses System hat. Ne? Auf jeden Fall. Muss aber halt sich dann auch einrichten, dass man halt dann von 3-4 Hunis lebt. Eigentlich auch Konsumverweigerung, ne? Ja gut, er kriegt halt immer noch Technik organisiert. Was geil ist, es gibt halt eine Menge Freunde, die in irgendwelchen Firmen arbeiten, die Computer jedes halbe Jahr ersetzen. Ja. Und die landen dann da wirklich im Container. Also an Equipment kommt der ohne Probleme. Ist echt interessant, wie diese Verwertungskette läuft. Das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Also es wird so viel weggeschmissen, warum muss man immer was Neues kaufen? Das ist jetzt auch das nächste Thema heute Abend, weil wir sind hier vorbereitet. Und zwar das Thema T-Shirts, weil du machst ja auch im T-Shirt-Business. Ich mache eine Menge T-Shirts für meine komische Band, das stimmt, ja. Ja, mehr T-Shirts als Lieder. Um davon abzulenken, dass wir gar nicht mehr so gut waren in der Vergangenheit. Jetzt eigentlich gut sind, aber das immer noch als Aufnahme beweisen müssen. Schau dir mal an, die meisten Bands, die meisten Leute kennen, die verkaufen gute T-Shirts. Ne? Wer kennt denn schon so Bands wie... Ramones, Black Flag zum Beispiel, ne? Ja. Alle, die cool sein wollen, haben Black Flag T-Shirt, aber wer kennt denn die Lieder von denen? Also mir fällt jetzt eins ein mit diesem Sixpack. War's dann. Ich kenne auch My War, aber auch nur, weil Raging Speedhorn das gecovert hat. Ja, und eigentlich ist Black Flag eigentlich eine total überbewertete Band. Eine von vielen Millionen, nur die haben halt geile T-Shirts. Und einen saucoolen Sänger, der verdammt gute Stand-Ups macht. Gemacht hat. Hat das auch einen Nagel gehangen? Wen meinst du jetzt? Henry Rollins. Ja, der hat doch, der ist ja nicht mehr dabei. Aber ist das jetzt zwei Black Flags oder wie war das? Oder ja, die Alte ist auf Tour ohne ihn. Ja. Irgendwie ganz komische Besetzung, also hat mich auch nicht interessiert, weil mich Black Flag auch sowieso nicht interessiert. Ja. Alter Hardcore-Punk auch nicht wirklich interessant ist. Aber wie gesagt, ich kannte seine Stand-Up-Sachen, aber ich glaube, die aktuellsten, die ich gesehen habe, waren von vor 3-4 Jahren oder so. Ne? Ja, also. Auf jeden Fall geht's halt jetzt, du lenkst vom Thema ab. Es geht um T-Shirts. Es geht um T-Shirts. Es geht um cool aussehen. Die Leute wollen alle cool aussehen und dafür brauchen sie natürlich irgendwie ein cooles T-Shirt. Mhm. Natürlich ist es natürlich auch eine ganz armselige Angelegenheit, weil es gibt natürlich andere Oberbekleidungsartikel. Man kann zu Primark gehen, ne? 2 Euro. Nein, es gibt ja auch andere Oberbekleidungsartikel außer T-Shirts. Zum Beispiel Hawaii-Hemd. Ja. Oder zum Beispiel was anderes als ein T-Shirt. Es gibt ja auch viele, die meinen, dass Band-Shirts ab einem gewissen Alter lächerlich wirken. Also gibt's auch, ja. Der Herr Destroy hat da, glaube ich, auch mal gegen gewettert. Ne? Ja, natürlich. Ja, der wettert ja auch gegen Leute, die selber irgendwie Kippen drehen. Das liegt aber daran, weil er selber es nicht kann. Ja, es ist Küchenpsychologie hat meistens recht. Ne? Ja. Ja, also was wollte ich jetzt noch erzählen? Ah ja, wegen T-Shirts, ja. Und wir haben jetzt so nachgedacht, wie könnte man das mit den T-Shirts irgendwie revolutionieren oder erneuern? Ach ja, genau. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, also was halt absolut im Trend ist, sind ja T-Shirts, die halt fair getradet werden, also die jetzt nicht aus Bangladesch kommen, von irgendwelchen Vorschulkindern, die da irgendwie zusammennähen müssen. Sondern aus Südbangladesch, wo die einen Schokoriegel am Tag noch zusätzlich bekommen. Das ist ja alles uncool. Außerdem diese Überproduktionsgeschichte, also ist ja auch nicht so cool, ne? Also da habe ich mir gedacht, eigentlich am coolsten und am biomäßigsten ist es ja eigentlich, gebrauchte Sachen zu benutzen. Also gebrauchte Artikel. Mhm. Oder Artikel, die eigentlich dann in Müll landen. Also sind es so zwei Felder, ne? Einmal halt gebrauchte Klamotten. Also es muss nicht unbedingt T-Shirts sein, sondern einfach Oberbekleidung, sage ich jetzt mal. Ne? Hosen ist ein bisschen schlecht, aber Oberbekleidung. Und die dann bedrucken. Also dass man jetzt zum Beispiel guckt, wo man billig an alte Klamotten rankommt. Zum Beispiel gibt es ja diese Altkleidercontainer. Braucht man halt einen dünnen, schlaksigen Kerl, der da halt mal reinsteigt. Ja. Zum Beispiel von My Defense, den Bassist zum Beispiel, könnte man mal fragen. Oder... Ja, oder irgendwelche Kinder zum Beispiel. So machen es auch gerne in der Neckarstadt in Mannheim. Da habe ich mal gesehen, wie so eine Mutter ihren fünfjährigen Sohn da in diese Klappe reingelegt hat. Bitte? Von dem Altkleidercontainer. Weil das ist so eine Spezialklappe, ne? Wo man den Sack reinlegt. Und da passt halt auch so ein kleines Kind rein, ne? Die hat ihn jetzt nicht ernsthaft. Die hat ihn so reingelegt und der hat dann von innen dann diese Säcke wieder in diese Klappe reingelegt und die Klappe hat dann, haben sie dann wieder aufgemacht und dann so sind sie an die Säcke rangekommen. Und anschließend hat er sich natürlich, als das Ding leer war, hat er sich selbst dann irgendwie in die Klappe reingelegt. Alter, was ist das für eine Situation gewesen? Die Frage ist, wenn der Container leer ist, ob er dann überhaupt noch hoch an die Klappe kommt. Und die Mutti ihm die Klappe entgegendrückt, aber vielleicht war die Mutti ja dann zu klein, hat nur mittels. Vielleicht gibt es in so einem Container auch so einen Notausgang, also dass man von innen die Tür offen öffnen kann. Ich kann mir das bei der deutschen Industrienorm sehr gut vorstellen. Ja. Weil vielleicht es sein könnte, dass da einer reingerät und er dann von selbst sich nicht mehr befreien kann, dass man dann von innen dann so einen Riegel macht, um den zu öffnen. Das ist super geil, so der Kobold-Alarm oder so. Ja. Wiep, wiep. Naja, auf jeden Fall wäre das halt eine Möglichkeit, zum Beispiel an alte Klamotten zu kommen, was natürlich nicht erlaubt ist. Also ich will hier jetzt keine Werbung für machen, weil eigentlich ist es nicht erlaubt. Also diese Möglichkeit fällt schon mal weg, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Und dann kommt man an irgendwie zum Beispiel individuelle, also die Leute wollen auch individuell aussehen. Und wenn man dann jetzt irgendwas draufdruckt, was witzig ist und cool gleichzeitig, was natürlich eine große Hürde ist. Also ich kenne das nur von der Band Cactus Tiger, auch aus Osnabrück. Ja. Die haben das so gemacht, die hatten dann tatsächlich Shirts von irgendwelchen Insolvenzen. Cactus Tiger, da war Cactus Tiger, ja. Die kommen woher? Auch aus Osnabrück oben, Hagen am Tor. Aber der war doch der eine Typ jetzt da in Opladen auf der Party. Ja, genau, der Steffen. Der kommt auch aus Osnabrück, oder was? Ja, genau, richtig. Der ist jetzt nur so irgendwie so WDR-mäßig gerade hier in der Ecke. Ach so. Und jetzt ist er gerade, ach, der ist immer unterwegs, der Mann. Der macht alles Mögliche auch. Ja. Rum am Schauspielern, WDR, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, seine Band hatte aus so einer Insolvenz, da stand irgendwie Gabis Fitnessstudio, so richtig so in rosa und gelb auf grau gedruckt. Und da haben die einfach eiskalt Kaktustiger darüber gedruckt. Ne? Also sah echt genial aus, wie das noch so durchgeschimmert genau hat. Genau so. Genau dein Konzept. Genau so. Ja. Ja. Genau so. So und muss die Leute es laufen, wollten es ja. haben. Die Leute es gibt gut. ja unheimlich viele professionelle T-Shirts-Druckfirmen, die jetzt zum Beispiel für irgendein Event irgendwie T-Shirts drucken und kriegen sie nicht los, weil jetzt der Veranstalter durchgebrannt ist oder insolvent ist. Ne? Von irgendwie 20 Jahre Sparkasse Obladen oder was. Ne? Manchmal könntest du aber Glück haben, wie mit dem Expo 2000-Shirt. Dann Klaus Lühr sind die wahrscheinlich bei eBay mittlerweile bei 350 Euro oder so. Ne? Ja. Der Atari unter den T-Shirts. Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Ne? Also irgendwie so eine dumme Veranstaltung, wo es halt T-Shirts gibt, die halt dann am Schluss nicht verkauft worden sind, weil sich keiner die Schmach gibt, so einen Scheiß anzuziehen. Können später noch cool werden, wie Love Parade 2010 oder so. Man weiß ja nie, was passiert. Man hol dir 50 T-Shirts vorher. Man weiß ja nie, was passiert. Auf jeden Fall, man kann sie ja dann später dann holen. Ja. Und dann halt irgendwie noch so cool seinen Bandnamen drüber drucken oder ne, oder was ich. Du hast so ein T-Shirt, wo so New York draufsteht. Weißt du, das sind so sinnlose T-Shirts. Mhm. Schreibst halt drauf, Happy 9-11. Ja, oder 8-11, never forget. So läuft das halt. Ja, oder halt, ja, so Sachen halt. Kann man machen. Ja, klasse. Gibt ja, das andere war noch, also erstmal diese gebrauchten Sachen. Ja, und dann die halt von den Firmen, die da irgendwie übrig bleiben. Mhm. Also in dieser Richtung kann man auf jeden Fall eher was machen, als jetzt so mit Fairtrade. Und weil das ist ja auch immer, wird immer wieder neu produziert und das verbraucht ja auch Energie. Wasser und Strom und alles. Der CO2-Ausgleich ist auch nicht immer so nachvollziehbar. Ja, aber auf jeden Fall, was eigentlich sowieso auf dem Müll landet, nochmal zu recyceln, ist auf jeden Fall, denke ich mal besser. Ja, hält man das T-Shirts-Thema jetzt durch oder ja. Fällt da noch was ein? Hab mich gefreut. Wir gucken jetzt hier nochmal, ne? Im Chat. So, was steht denn da alles? Ne? Frage an Justus, bla bla. Was ist deiner Meinung nach eines der überbewertesten Punk- und Hardcore-Alben? Oh, wow, wow, wow, wow. Also ich habe da eigentlich jetzt gar keine, da ich ja die meiste Zeit meines Lebens überhaupt gar keinen Punk und Hardcore gehört habe. Genau, ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe das, also ich habe das Problem, dass musikalisch ja was cool bleiben kann, aber wenn das halt mit den Bands dazu nicht stimmt, also ich habe es halt nach wie vor bei Mülheim Asozial halt so meine Probleme. Aha. Die haben halt ein wirklich tolles Album aufgenommen. Das sind einfach Hits. Das waren so die neuen Knochenfabrik. Aber durch das dermaßen unsympathische Auftreten im Kulturausbesserungswerk damals, wo dann irgendwie aufgehört wurde zu spielen wegen irgendwelchen Leuten, die ihre T-Shirts ausgezogen hatten, ist das dann im Nachhinein da natürlich scheiße geworden. Mit dieser Sexpuppe da, diese aufblasbare. Ja, klar, aufblasbare Puppe ist auch total lächerlich und eisenpimmelmäßig, aber deswegen aufhören zu spielen, finde ich genauso läppisch. Und auch, weiß nicht, da kommen irgendwie 400 Leute zu deinem Auftritt und dann guckst du die ganze Zeit nur auf dein Gitarrengriffbrett. Finde ich halt ein bisschen schade so, ne? Sind wahrscheinlich sonst in Ordnung, die Leute, aber das macht es halt dann irgendwie im Nachhinein kaputt, weil du halt dann monatelang so ein Album abfeierst, findest die Lieder gut und dann stimmt das drumherum halt nicht mehr, weil dieses Erlebnis halt das ganze Album dann überspielt für dich im Kopf. So, das ist immer schade. Ja, wenn du halt, das ist halt eine schwierige Sache, ne? Wenn du halt irgendwie so auf Prollband machst und dann nicht damit umgehen kannst, dass das Publikum halt dann auch so ist, in echt. Dann da muss man halt mit umgehen können, ne? Oder muss halt andere Musik machen. Dann machst du halt gesamt scheiße und machst halt nicht mehr Mülheim Asozial. Hörst du dann besser damit auf, wenn dich sowas stört. Ja, aber ich denke mal, so dramatisch ist es jetzt alles nicht. Nee, es ist ja alles nur so Zähne kacken und denkt halt von den großen Themen Tod und Arbeitslosigkeit ab. Ja, man liest es halt gern durch. Ist ein bisschen Unterhaltung. Ne? Gossip macht halt Spaß. So. Man holt halt gleich sein Popcorn raus und wartet halt auf die ganzen Leute, die da irgendwas dann schreiben. Ich verliere da auch irgendwie nicht den Spaß dran. Ja, aber noch mein Thema, noch zu dem Meinung des überbewertesten Punk- und Hardcore-Alben. Überbewertet, was heißt das eigentlich? Wer soll das denn überbewerten? Das machen ja eigentlich dann nur irgendwelche Fanzines, die heute auch leider niemand mehr liest. Ja, das ist ja auch so ein Freundschaftsdienst und das ist ja auch kein Geheimnis. Und das kann man aber auch cool verpacken. Ich finde es zum Beispiel gut, wenn der Rezensent zum Beispiel schreibt, dass er mit der Band irgendwie verbandelt ist. So, das ist halt immer eine gute Geschichte. Oder wenn eine Band halt von vielen Leuten gleichzeitig gut gefunden wird, ist ja meistens auch scheiße. Oder man entdeckt sie nach dem Hype für sich und gibt dem nochmal die richtige Aufmerksamkeit. Ne? Mhm. Ja. Ah ja, der Hoshi meint noch, man könnte bei einem Trümpel auch die Augen nach gebrauchten Klamotten Ausschau halten. Das ist natürlich sehr gut. Wie gesagt, ich behalte ja nichts. Ja. Das ist, aber du gibst ja ab dann, ne? Ja. Also, wird ein schönes Autositz-Füllmaterial wird dann nachher rausgemacht. Ja, du kannst aber auf jeden Fall klamottentechnisch, so Oma-Opa-Klamotten irgendwie, kann man echt noch was Cooles draus machen. Wenn man das mit den Leuten abspricht, ist das kein Problem, ne? Aber einfach Sachen behalten ist halt nicht. Nee, das nicht, aber das wird ja eh weggeschmissen. Ja, aber du musst das trotzdem mit den Leuten halt vorher... Du hast so ein Recyclingprogramm mit Altkleidern. Wie sieht's aus? Haben sie was dagegen? Nee, also... Das ist kein Problem. Wenn du vorher Bescheid sagst, ist das alles kein Problem. Man muss halt mit den Leuten retten. Mhm. Ja? Oh Gott, der schreibt so viel. Offenbar gibt es keine Notausgänge bei Altkleidercontainern. Gibt zahlreiche Meldungen über im Container gefangene Typen, die befreit werden mussten. Hier zum Beispiel Presseportal, bla bla. Ja, das kann gut sein. Kacke, schon wieder einen Hörer verloren. Band-T-Shirts gab es einen bestimmten Alter lächerlich Paar schon verloren. War ja nicht meine Meinung. Nee, war nicht seine Meinung. Immer gut zuhören, das ist wichtig. Gerade bei einer Radiosendung immer gut zuhören. Der Chris Crusoe, den kennen wir ja auch alle, ne? Anfang verpasst bitte eine Zusammenfassung des bisherigen Geschehenen. Ja, Alter, tja, wer zu spät kommt, ne? Ja. Ja, wollen wir mal den nächsten Übergang machen zu Gloomster? Mhm. Mit dem schönen Lied Kleingarten. Was ist das? Das klingt mir nach irgendwie so Thrash Metal Doom. Tatsächlich war das wohl auch mal die Intention, als die Band gegründet haben. Aber die sind alle ordentlich Antifa-Hardcore-Punk-mäßig unterwegs. Kommen alle aus Eisenach, ist also auch ein hartes Pflaster. Da kriegt man auch mal gut von Nazis aufs Maul. Aber wie gesagt, Kleingarten-Nazis, das Lied von denen, da haben wir ein Video zugemacht vor 5 Wochen. Das ist gestern rausgekommen. Mhm. Da habe ich ein bisschen Grimassen gezogen und so Pseudo-Regie gemacht, also Bier aufgemacht und gesagt, stell dich mal dahin. Und es war echt ein cooles Wochenende, was Kann man jetzt schon bei da YouTube sehen oder was? Ja, genau, ist auf der Seite von Gloomster, wird gerade überall fleißig geteilt. Aha. Und war halt echt eine tolle Zeit da mit denen, vor allem, weil wir abends dann noch in den Kneipen waren, da waren die ganzen Burschis, die ganzen Burschenschaften, aber Burschenschaftentag da in Eisenach, das jährliche Treffen. Und da haben wir die noch aus den Kneipen rausgeschmissen und so, das war echt geil, hat richtig Spaß gemacht, ne? Cooler Song. Ja, bitteschön. Die Nazis, was sei? ganz Alltag. Was nicht passt, hat kalt gemacht. Die zentrierte heile Welt. Wir lachen nur die ganzen Zwerge. Das war ein Gloomstar. Und das Video, das hast du gedreht, bist du der Regisseur oder der Produzent? Ja, genau. Wir haben da mal ein bisschen mit der Kamera so mal rumgelaufen mit so einem Kumpel von der, heißt das, Kunsthochschule Düsseldorf. Ja. Und, in Eisenach. In Eisenach, ja, genau. Ja. Und ja, hat echt wieder riesen Spaß gemacht. Zieht euch das Ding rein. So muss das passieren. Ach, ja. Es gibt eine Frage vom Hoshi immer noch, genau. Aha. Der Hoshi, der fragt, wo er denn was von mir lesen kann, ja. Ja, weil du hast nämlich auch einen Blog neu eröffnet. Ja, ich habe da mal so eine, aus einer spontanen Idee heraus, das Projekt Ich bin doch nicht links, aber gegründet, so praktisch zur Stimmung jetzt gerade in Deutschland. Und da kann er sich ein paar schöne Kurzgeschichten von mir durchlesen und Alltagsbeobachtungen. So als Antwort, ich bin zwar nicht rechts, aber... Genau, richtig. Links, aber, hat auf jeden Fall einen Nerv getroffen, weil normalerweise machst du es halt nur für deine Kumpels und so einen Bekanntenkreis. Die werden halt aufmerksam auf die Sachen, die du schreibst. Ja. Aber das sind ungefähr 75% Leute, die ich nicht kenne. Und das hat mich auf jeden Fall schon sehr geehrt. Ja, allerdings bei Facebook. Ja. Ja, aber muss dazu sagen, also auch meine Webseite pogoradio.de, die ist eigentlich nur noch irgendwie als ich denke mal, da gehen kaum noch Leute drauf, weil alles sich nur noch im Internet auf Facebook abspielt im Moment. Ja, es ist schon eine Monokultur. Du bist ja auch quasi als Band oder so nicht existent, wenn du nicht da bist. Ne? Also ich habe auch komplett den ganzen Kommentar-Schwachsinn da auf meiner Webseite abgestellt. Gut so. Weil da haben immer nur irgendwie 2-3 Verwirrte gespielt und das irgendwas reingeschrieben. Und die wurden dann, das war mir dann irgendwie, das muss ich dir vorstellen, du spielst als Band. Die Ohrhalt-Sendung. Und da tanzt bloß ein Idiot vorne. Mhm. Ne? Aber wenn jetzt 100 tanzen, ist egal, wenn der Idiot tanzt, ja. Ne? Mit seinem Ausdruckstanz. Aber wenn nur dieser eine Idiot tanzt, dann schauen alle auf diesen Idioten. Und so bist du halt total gefrustet. Das dann zieht dich auch vor allem mit runter. Zieht dich runter. Ne? Und diese Chance wollte ich halt einfach vermeiden, dass da irgendwelche Idioten irgendwie nur einmal was schreiben, irgendwie so finde ich nicht so gut. Ne? Und deshalb habe ich den ganzen Kommentar Geschichte komplett abgestellt. Nee, wie gesagt, ist auch nicht mehr zeitgemäß, auch Gästebücher und so ein Kram. Also ab und zu fange ich noch Streit mit irgendwelchen Leuten im Bahndamm-Gästebuch an, aber das ist dann eher so Sport, ich komme von der Arbeit, habe nichts zu tun. Ja. Ja. Nee, und wie gesagt, ich mache ab und an, mache ich ja auch Lesungen, aber das wird, wie gesagt, mehr werden, weil diese Bandgeschichte macht zwar live Spaß. Wie, du machst Lesungen? Ich mache Lesungen. Ich habe jetzt zweimal mit dem Alex Gräbeldinger vorgelesen zusammen. Der immer das Gleiche vorliest. Ja klar, ich werde ja in seine Fußstapfen treten. Ne? Ah, ja. Dann können wir noch hier diesen Heinrich Hass dazu nehmen und dann machen wir das jetzt so bis 40. Und wie gesagt, das ist so eine Sache, was mir eher Spaß macht momentan, weil man da auch halt die Kontrolle hat. Weißt du, du machst das halt alleine, du musst niemanden abholen, keiner geht dir irgendwie quer, wenn du krank bist, bist du krank und nicht, keine Ahnung, der Schlagzeuger hat sich einen Zeh gebrochen. Ich finde zwar Live-Auftreten mit einer Band geil, aber das Ganze drumherum, das nervt halt wirklich oft. Die ganze Organisationsgeschichte halt, ne? Ja. Also bist halt allein, flexibel. Ja, da müssen die anderen halt auch Verständnis für haben. Also so Musik machen macht immer Spaß, aber... brauchst keine Instrumente. Jetzt erstmal 20, 30 Lieder schreiben und dann erstmal die nächsten 10 Jahre mit dem gleichen Scheiß auftreten und dann lieber in der Zeit wissen, was schreiben. Ja, aber auf den Lesungen, auf denen ich bisher war, die waren immer schlecht besucht. Ja, wir hatten jetzt Glück bei der letzten. Das war im Jungen Theater in Leverkusen. Wer tut sich sowas an? Das frage ich mich immer. Weil du willst ja eigentlich, du gehst abends weg, um dich mit Leuten zu unterhalten und Bier zu trinken. Ja, deswegen und haben wir ja dann irgendwie so Lesungen, dann stehst du dann da oder wenn du Glück hast, hast du einen Sitzplatz und dann musst du dann zuhören. Dann werde ich unheimlich müde. unheimlich müde. Ja, deswegen hast du also so einen Typen wie ich. Ja gut, deswegen hast du aber dann so einen Typen wie ich, der dann eine Bierflasche auf dem Boden zertrümmert und so weiter. Weil du musst auch schon ein bisschen Theater spielen, ne? Ja, du einfach nur da dann, deinen Text runternuschelst. Du musst dann auch jedes Mal einen draufsetzen, ne? Weil beim einmal war es noch eine Bierflasche und beim nächsten Mal musst du dann halt die Stirn aufschneiden, wie dieser andere da aus dem Afghan. Der Chris im Chat, der hat gerade mehr Onkels geschrieben. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept für die nächsten Jahre. Onkles? Mehr Onkels. Onkles. Ja, Onkles. Onkles. Könnte ich nicht. Ja. Ja, der Chris, der hat halt, weil er eine Fledermaus retten musste im Treppenhaus, hat er halt jetzt mal die halbe Sendung verpasst. Es ist halt sein Problem, nicht unseres. Wir haben schon alle tollen Sachen gesagt und gezeigt. Fledermaus Liberation Front. Ja. Tut mir leid. Ja, zu Facebook nochmal zurück. Du hast erzählt, die haben dich wirklich angeschrieben, wegen Klarnamen wollen sie haben und sowas. Ja, ich bin gesperrt worden. Ja. Und da hängt halt irgendwie auch die Bandseite dran und so weiter, wo dann irgendwie, du hast natürlich dann auch nicht die E-Mail-Adresse von den Konzertveranstaltern aufgeschrieben und die Handynummer, die hast du auch dann nur bei Facebook. Ne? Mhm. Verlässt dich ja mal drauf, dass du alles nachgucken kannst. Und ja, dann wollten sie halt den Klarnamen haben. Dann haben sie dann nach 4 Tagen... Also so ja. Facebook heißt ja immer so, wir haben jetzt Klarnamenpflicht, ne? Ja, genau. Da habe ich natürlich mit meinem Profil müde drüber gelächelt. Ich hieß ja alle möglichen Namen schon. Ich mache da alle paar Monate, dann mache ich einen neuen Namen. Im Moment heiße ich, glaube ich, keinem. Ist jetzt nicht so besonders kreativ, aber... Du bist trotzdem durch den Algorithmus gefallen. Ja. Also ich hieß halt Cannibal Frustus und die haben halt gesagt, Cannibal ist kein Vorname. Ja. Dann habe ich mich umbenannt in Cannibal Schickelgruber und das fanden sie dann auch nicht gut. Das war dann eine halbe Stunde online und dann wurde ich wieder gesperrt und dann wollten sie einen Personalausweis haben. Und ich dachte nur, scheiße, wir wollen irgendwie noch 20 Konzerte Ende des Jahres spielen, ich habe keine Adressen mehr, gar nichts. Da habe ich denen dann so einen alten Personalausweis von mir eingescannt. Da hatte ich aber das Geburtsdatum zum Beispiel nicht unkenntlich gemacht, weil ich war auch irgendwie 80 Jahre alt, so wie die meisten. Ja. Und ja, dann hat es noch einen halben Tag gedauert und dann war ich auf einmal mit meinem richtigen Namen da und richtigen Geburtsdatum und das unten angehangen als offizielles ID-Dokument. Ach du Scheiße. Dann haben sie dann nach einem halben Tag nochmal die Cannibal-Krach-Seite gesperrt wegen anstößiger Inhalte. Also ich mache ja da dauernd meine komischen Nazi-Islamisten-Collagen und so ein Kram. Da haben sie sich dann explizit über ein Bild aufgeregt, wo ich so zwei Hamas-Kinder hatte, die irgendwie so in so einem Militärcamp da am Rumpf... Hammer? Kinder von der Hamas. Hamas. Ich habe Hamas-Kins verstanden. Hamas-Kins, ja, genau. Ja, zwei Kinder von den Hamas-Kins, die da in Palästina am Rumkriechen waren, im Schlamm. Mhm. Und standen halt zwei Konzerttermine und die hatten halt so eine Kinderpanzerfaust, also wie unser Logo, ist ja so eine Panzerfaust. Ja. Und das Bild war doppelt hochgeladen. Da musste ich eins davon löschen, das andere war immer noch da und dann waren wir auf einmal wieder da. Also völlig absurdes Theater. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann so eher 80-mäßig irgendwie so einen Status erspielt haben, dass wir diesen ganzen Scheiß sein lassen können. Aber noch geht's halt nicht. Man muss halt seine... Du bekommst halt nur noch deine Pissauftritte über dieses scheiß Konzernforum da. Ja, also. es ist, wie ich schon mal erwähnt habe, es ist halt für Leute, die halt was produzieren, also die nicht einfach nur da sind, um irgendwelchen anderen Leuten zum Geburtstag zu gratulieren, sondern die halt Facebook nutzen als jetzt virtueller Flyer-Verteiler. Ja. Und so ist es ja bei Bands oder bei mir jetzt mit dem Pogo Radio ist es so, ich will halt, dass Leute aufmerksam sind und die Sendung hören. Mhm. Und das schaffst du halt da, wo die Leute sind. Und da sind sie nun mal alle. Die Arschlöcher. Ja, da ist das Marktsegment. Ja. Und da muss man halt hingehen, ne? Und auch wenn es ein bisschen eklig ist. Und nicht cool, aber egal, da ist man halt dann. Dieses Außenseiter-Ding ist ja total geil, aber wenn du halt gar keine Aufmerksamkeit mehr bekommst, du machst ja diese scheiß Musik, weil du irgendeine Reaktion haben willst. So, ja, ne? Natürlich. Klar kannst du auch für dich irgendwie allein zu Hause was schreiben oder Gitarre spielen, aber wenn du dich halt auf eine Bühne stellst, dann möchtest du auch Leute erreichen. Ich bin ja selbst so Opfer, weißt du? Ich sehe ja selbst meine Termine, da ist ein Konzert, ne? Wo gucke ich das? Na, natürlich bei Facebook. Mhm. Na, sehe ich, am Freitag ist wieder ein Konzert von der Band Rasender Stillstand. Von dem wir auch nachher noch ein Lied spielen. Mhm. Und hätte ich jetzt nicht anders, ich gehe ja nicht jeden Tag irgendwie auf die Seite vom Sonic Ballroom, ne? Ja, muss die Leute halt da abholen, an den Haaren in den Ballroom ziehen. Genau. Von Facebook an den Haaren ziehen. Aber ich bin mal gespannt, wie das halt in 5-6 Jahren ist. Wir haben ja auch gesehen, wie es mit MySpace endet, die ganze Scheiße. Und Pest und Cholera, was dann als nächstes kommt, ne? Ja, dann kommt der nächste Russin halt, ne? Ja. Aber egal, wir müssen ja leben ja jetzt. Und nicht in 10 Jahren. Ja, leb dein Leben. Ja. Ja, Rasender Stillstand hat man darüber gesprochen. Ja. Ja, eigentlich eine coole Band, kommen aus Dortmund. Nee, aus Essen. Aus Essen. Ruhrpott, genau. Aus Essen, in der Stadt, wo ich nie war, glaube ich. Und die haben eine neue Platte raus und auch ein Video dazu, zu diesem Lied. Das habe ich mir da auch bei YouTube runtergezogen, weil ich selber irgendwie nichts von denen hatte. komischerweise. Ja, Give Them a Fuck. Könnt ihr euch bei YouTube, könnt ihr euch das Lied anhören und angucken. Eine sehr gute Band, wie ich meine. Was mir gerade einfällt, was auch wieder total Meta ist, aber was mir trotzdem gerade eingefällt, also Meta deswegen, weil wir jetzt irgendwie über die Sendung reden, in der Sendung. Ne? Das heißt Meta. Zum Beispiel, ich könnte ja auch sagen, du könntest deine Sachen bei mir posten auf der Webseite, auf pogoradio.de. Ich gebe dir da einfach einen Redaktionszugang, logst dich ein, lädst einen Scheiß hoch, genauso wie bei Facebook und fertig aus. Ja, oder die Möglichkeit, und halt, die Sachen teilen, werden dann automatisch dann bei Facebook auch geteilt, weil es miteinander zusammengekoppelt ist, so ja, mit Magie. Du meinst, wenn man halt jetzt sich komplett aus Facebook raushalten möchte, dann zum Beispiel? Ja, nee, Sachen. Man hält sich nicht komplett aus Facebook raus, sondern es wird dann nur ein Link erscheint dann in Facebook. Mhm. Ja, und aber das sind so Sachen, das war mal irgendwie interessant vor 2 Jahren. Inzwischen haben sich, glaube ich, so ziemlich alle Webseiten von Facebook, von ihrer Webseite verabschiedet und posten ihren Scheiß auf Facebook. Selbst große Magazine wie Zeit oder Süddeutsche oder ARD, ne? Also ARD hat jetzt, glaube ich, auch einen YouTube-Kanal. Also die haben es jetzt langsam aufgegeben, irgendwie ihren Scheiß auf ihren eigenen Seiten zu posten. Ihre Kurzfilme und Tatort gibt es, glaube ich, auch auf YouTube inzwischen. Ne? Also das ist alles irgendwie, die haben es halt aufgegeben, ne? Ein eigenständiges Internet zu machen. Eigenständiges Internet, das ist sehr gut, ja. Weil wenn du jetzt du mietest einfach einen Server an, mietest eine oder kaufst eine Domain und dann gehört dir der Scheiß. Na, da kann ja keiner reinreden. So wie jetzt zum Beispiel bei mir jetzt da mit iTunes, Music iTunes Store, ne? Da war ja seit irgendwie 10 Jahre lang war mein Podcast über iTunes zu erreichen. Die ja platt gemacht haben, ja. Die haben einfach den abgeschaltet, also diesen Link einfach nicht mehr drin. Und dann habe ich mir mal mal durchgelesen, was man alles einhalten muss, um da mitzumachen. Da habe ich natürlich in allen Punkten versagt. Du darfst nicht Fax sagen, du darfst irgendwie die und die Worte nicht benutzen und so. Explicit Content halt. Dürfen, ja, muss aber ankreuzen, ne? Explicit, aber trotzdem habe ich das natürlich irgendwie. Bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich da rausgeflogen bin, ehrlich gesagt. Ja. Weil dann habe ich wohl nichts falsch gemacht. Nö, das kann man ja wieder als Orden nehmen. Nach 10 Jahren, ne? Das ist halt genau wie Auftrittsverbote oder so, wenn halt du irgendwo gesperrt wirst. Nee, aber ich meine, die dürfen das machen, ihre Firma und Privatunternehmen, die müssen sich hier nicht ans Grundgesetz halten oder sowas, die können machen, was sie wollen. Ja, du spielst ja auf ihrem Rasen, wie gesagt. Wenn sie Bock haben, dir die Birne wegzuknallen, dann machen sie es halt. Ja, das ist ja nicht irgendwie freie Meinungsfreiheit, Meine Meinung muss ja gar nicht deine Meinung sein. Ist ganz klar. Ja, demnächst dann wieder, ne, alle Folgen auf Laserdisc tauschen, ne, so aus dem Trenchcoat vom Sonic Ballroom. Das ist ja dieser Anachronismus, wir machen jetzt unsere Platte auf eine Kassette. Ja. Super. Da fährst halt die emotionale Schiene. Ne? Früher mal Baby Blocksberg gehört, so, ne? Ja. 95 geboren, so, geil, die machen eine Kassette. Scheiße, ich habe überhaupt nichts mehr zu Hause, wo ich das anspielen kann. Das ist so ein Fischerpreis, ne? So ein Kassettenrekorder. Ja, genau, richtig. Mit eingebautem Mikrofon. Super, ey. Und du klaust dann so aus der WG-Küche. Nee, was macht ihr da? Nee, also, ich habe keine Ahnung. Aber was ist denn hier los? Hoshi, der hilft uns ja immer. Hoshi der Zweite gibt es auch schon. Cannibal Grach haben ja den Hammerhead-Song Ich sauf allein gecovert. Ist der Lieblings-Hammerhead-Song von euch? Ja, das geht ja auch in den Scheißdreck an. Also die anderen beiden, die hören überhaupt gar keinen Hammerhead. Ich finde das total scheiße. Mhm. Ich habe das so diktatorisch bestimmt, aber auch nur wegen diesem, weil ich dachte, das hätte halt einen viralen Wert so, ne? Weil das halt so jeder Depp hört, ist halt so der Mallorca-Song von Hammerhead. Genau. Und kann jeder mitsingen. Wie all unsere alten Aufnahmen finde ich das mittlerweile auch total scheiße. Mhm. Also unsere Aufnahmen klingen scheiße, das Lied ist scheiße, das Cover ist dementsprechend auch scheiße. Am besten gar keinen Hammerhead hören und auch gar keine alten Cannibal-Krach-Aufnahmen. Wir hören nur noch die neuen und alles, was davor war, vergessen. Ja, ist wie ein Update. Und T-Shirts kaufen. Ist wie ein Update, ne? Also wer noch irgendwie die alten Version hat von Cannibal-Krach, müsst updaten. Wir haben auch letztens noch ganz groß getönt, dass wir nur noch 40 von der alten CD hätten. Da habe ich den Keller bei mir aufgeräumt. Und gut, jetzt haben wir wahrscheinlich noch 240, aber egal. Irgendein Besoffener nimmt es halt immer für einen Fünfer mit. Ja, ne? Hätte es dann lieber mal auf so wiederbeschreiben. CDs aufgenommen, könnte man jetzt was Neues drauf machen. Ach Gott, ey, scheiße. Kann man jetzt noch Pep von ziehen, von den Dingern. Also, ist ja jetzt das neue Ding so, wo sie alle 30 werden, ne? Da sind sie noch nicht drauf abgekackt. Was? Ja, Kiffen reicht nicht mehr, so. Jetzt fangen sie alle an, Pep zu ziehen gerade. Wie? Bei euch auf dem Dorf? Ja, Wermelskirchen und so weiter, ne? Also, unfassbar, was die alle für Krüsen haben mittlerweile. Die ganzen Sozialarbeiter ziehen sich am Wochenende Pep, weil es langweilig geworden ist mit der Kifferei. Ganz traurig. Scheiße. Dafür sind die CDs halt wieder gut, ne? Also, ist ja eine Nazi-Droge, ne, übrigens, ne? Wahrscheinlich auch so eine Hooligan-Droge, ne? Zahnarzt-Koks, vom Boxen schön. Ja. Ja. Nee, nee. Ja, komm, wir machen noch ein bisschen Musik. Ich hab da noch was. Fucking Angry. Haben eine neue Platte draußen. Ist jetzt am 17. erschienen. Ganz bei, viel Riot Girl. Lil Rec Records. Mhm. Kann man sich da jetzt käuflich erwerben. Ach, bei dem Typen, dem die Käfer aus den Haaren fallen, ja. Ja, und die Eichhörnchen. Süß. Mhm. Die kenn ich auch gar nicht, die Story. Ja. Habe ich gesehen bei Facebook. Oh, ja. Dann muss es wahr sein. Dann muss es wahr sein, ne? Wurde nicht gesperrt. Gut. Ah ne, hier, Fotobarb. Schreibt, Moment, Justus, wieso ist das alte Cannibal-Krach-Cover scheiße? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Ja, sie hört nicht richtig. Die Fotobarb. Ja, keine Ahnung, was halt so diese Deutsch-Punk-Selbstfindungs-Irgendwas, Kleinstadtphase war. Und jetzt. Gibt's halt, jetzt wird halt zurückgefickt. Ja, weil es wurde dann opladen, jetzt geht's ab. Ja, klar. Ja. Fucking Angry mit dem Lied Fuck Off. Das dürfte ich jetzt auch nicht sagen nach iTunes-Richtlinien. Aber ich sag's trotzdem. Deshalb erst recht. Ganz viel Fucks in dieser Sendung. Fuck, fuck, fuck, fuck. You're right. Ach so, ja, gut, ich sollte was zum Bandnamen Fucking Angry Och, sagen. Och, nö. Jetzt hast du Sau, du Arschloch. Ja, ja, ich hab gedacht, ich spiele mal hier ein bisschen böse Kopf, guter Kopf, ne? Ja, ein bisschen Schäuble und ja, die andere. Und ich wollte ja eigentlich, dass du jetzt das, dich darüber empörst, dass die Band sich ja nicht, der heißt ja nicht Fucking Angry, sondern Fuck, nee. Fucking F-Sternchen King Sternchen Angry. King Angry. Ja. Eigentlich heißen sie ja F-King Angry. Man dürfte das Lied aber auch nicht Fuck Off heißen, sondern Sternchen Off. Ja, da haben sie irgendwie wahrscheinlich, war da der Schlafen, der da irgendwie auftaucht. Also, das ist musste. Wie gesagt eine sehr gute Band, die machen ordentlich was her, toller Sound. Und, sind gerne eingeladen hier in die Sendung. Oh ja. Ja. Und aber wie gesagt, ich rätsel halt ein bisschen über die Schreibweise, haben wir jetzt gerade in der Pause, ob das jetzt halt so eine Anbiederung ist, wie dass man in der Roten Flora spielen darf, weil fucking vielleicht schlimm ist, wenn man das ja, sagt. Ja, ist eher so eine amerikanische Anbiederung, ne? Da so die ganzen Amis-Sender. Die Selbstzensur halt wieder so. Ja, ne? Selbst, mhm. Ja, die sich da irgendwie selbst zensieren. Selbst das Maximum Rock'n'Roll schreibt fuck nicht aus. Und die bieten auch immer eine Zweitsendung an, die gibt's ja auch als Podcast. Da gibt's einen Podcast für so Studentenradios. Und da sind dann irgendwie, wenn einer Fuck sagt, ist es dann rausgeschnitten oder ja. Überpiepst. Ich glaube ja, dass das alles ganz harmlos ist und dass es schon eine Band namens Fucking Angry gibt und dass sie sich einfach so abgrenzt. Ah, vielleicht. Ja, jetzt werde ich doch wieder ein bisschen versöhnlich, nachdem ja, ich eine künstliche PC-Aufregung hatte gerade. Ja. Ja, ich wollte mal sagen, das war hier schon wieder Pogo Radio im Bermudefunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 22.07. ist, dann halte ich meine Wiederholung oder wir sind hier gerade live im Stream bei punkrockersradio.de. Ja, ich würde mal sagen, wir spielen noch ein Lied von Loser Youth aus Hamburg. Das ist eine sehr gute Band. Und der Tommy war auch hier schon in der Sendung gewesen. Kennst du die? Haben ein neues Album draußen, das heißt Living La Vida Locker. Zitronenhund also habe ich über die gelesen. Ja. Zitronenhund schon, was genau. Die, ja. Die haben dich auch interviewt, ne? Zitronenhund. Ja. Das ist eine coole Seite. Ne? Auf jeden Fall sympathisch. Ist ja. Eine coole Seite. Gut zu lesen, ja. Ja. Haben die eine Facebook-Seite? Ich glaube nicht. Die sind so cool, die haben sowas nicht. Ich meine, der Zitronen hätte letztens Kannibal Krach geliked. Doch, die haben auch eine Facebook-Seite. Ja. Doch, doch. Ah. Doch nicht so cool. Ja, und zu liken ist vor allem nicht cool. Ja, ja gibt es noch irgendwas im Chat? Also ich bedanke mich auf jeden Fall beim Hoshi. Der war irgendwie sehr, sehr fleißig wieder. Jetzt gibt es sogar noch einen zweiten Hoshi. Ja, egal. Das soll auf jeden Fall mal hier in die Sendung kommen. Wäre mir unheimlich wichtig, den Typ mal zu sehen, auch wenn er stinkt, ist mir egal. Mutmaßlich stinkt. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir machen jetzt weiter mit Loser Youth. Also euch gute Nacht und schlaft gut. Und nee, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich muss hier auch rechnen, ne? Das Lied dauert gar nicht so lange. 1 Minute und 4 Sekunden. Ja. Ja, da können wir eigentlich hier noch ganz langsam. Ja, da möchte ich mich an dieser Stelle auch verabschieden. Und ja. Ich bin zwar nicht links, aber da könnt ihr euch ein bisschen Scheiße von mir durchlesen. Neues Kannibal Krach Album kommt Ende des Jahres. Und dann werden wir uns sicherlich nochmal an dieser Stelle sprechen. Wir nehmen mal die anderen Arschlöcher mit. Ist dann ab Mittwoch abends um 23.55 Uhr verlinkt auf der Pogo Radio Webseite. Und jetzt gebe ich wieder zurück an Bermudafunk. Macht weiter und bis nächste Woche. Wenn mein Computer nicht in die Knie geht, komplett endgültig. Ja, tschüss. Au revoir. Wir denken, ihr wärt cool.